Dialoge, Seite 48. Für diese Gesellschaften, wahre Kolosse auf dönernen Füßen, sehe ich das Heil nur in der Einrichtung einer Zentralisation bis aufs Äußerste, die die gesamte öffentliche Gewalt der Regierung zur Verfügung stellt. In einer hierarchischen Verwaltung, ähnlich der des Römischen Reiches, die alle Bewegungen der Individuen wie bei einer Maschine regelt. In einem ausgedehnten System der Gesetzgebung, die alle Freiheiten zurücknimmt, die unklugerweise gewährt wurden. In einem übermächtigen Despotismus, der auf der Stelle und zu jeder Stunde imstande ist, alles, was sich widersetzt oder beklagt, niederzuschlagen. Fünfter Dialog, Seite 51, Montesquieu. Ich zögere, dir zu antworten, Machiavell, denn deine letzten Worte enthalten, ich weiß nicht, was für einen teuflischen Spott, der mich vermuten lässt, dass deine Ausführungen mit deinen geheimen Gedanken nicht in Einklang stehen.